Wir machen heute ein Interview mit Hennes. Moin. Zur Wahlarena. Hennes, vielleicht willst du erstmal kurz was zu deiner Person kurz sagen? Ja, ich bin Hennes. Ich komme aus Flensburg eigentlich. Ich studiere dort WIPO auf Lehramt unter anderem und auch Geschichte. Und ich bin froh, dass ich heute hier sein kann und ein bisschen mit euch meine Erfahrung teilen kann. Coole Sache. Bist du Erstwähler? Ich bin Erstwähler, ja. Oh, cool, ich auch. Sehr gut. Haben wir schon mal eine gemeinsam. Ja, Mensch. So, dann fangen wir am besten mal an. Kannst du mir mal erzählen, mit was für einer Intention bist du denn in die Wahlarena gegangen? Beziehungsweise wie kam es überhaupt, dass du da bist? Also eine Intention war das nicht. Also es ist ein bisschen eine kompliziertere Geschichte. Ich kenne diese Sommerinterviews, ich weiß nicht, die kennst du bestimmt auch von im ARD, wo sie dann lustig da vorm Bundestag sitzen und da Interviews geben vor der Spree. Und da gab es so einen Instagram-Banner und da stand, stellen Sie Ihre Frage an die Spitzenkandidaten der Parteien. Und da habe ich hingeschrieben und dann am nächsten Tag rief dann eine anonyme Nummer an und die sagte dann, Herr Faeser, wären Sie auch bereit, diese Frage in der Wahlarena live zu stellen. Das wäre irgendwie langweilig, wenn Frau Hassel das nur vorliest. Und dann habe ich überlegt und habe dann aber auch relativ schnell zugesagt. Also ich hatte keine wirkliche Intention. Meine Frage war schon vorher überlegt, aber dieses Format war mir nicht bekannt. Verrückt. Was war denn deine Frage? Meine Frage ging letztlich um die Aufstellung der Landesliste im Saarland. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber die Grünen haben im Saarland, wurden nicht zugelassen für die Zweitstimme. Das bedeutet, deren Landesliste wurde nicht zugelassen vom Bundeswahlausschuss. Und so können 1 Million Wählerinnen und Wähler im Saarland mit der Zweitstimme nicht grün wählen. Diese Tatsache alleine war aber jetzt nicht meine Frage, sondern aus bestimmten Gründen dazu gekommen. Das begründet auch der Bundeswahlausschuss damit, dass die Grünen einen Vorsatz hier begangen haben, Delegierte ausgeladen hatten und dadurch die Wahl nicht ordnungsgemäß war nach dem Parteiengesetz oder nach dem Wahlrecht. Nach dem Parteiengesetz war sie ordnungsgemäß, auch nach dem Parteienstatut. Aber der Bundeswahlausschuss hat gesagt, hier wurden 1/3 der Leute ausgewählt. Also es war ein Ortsverband, der ausgeladen wurde. Der hätte aber gar nicht ausgeladen werden dürfen. Und da sagt dann der Bundeswahlausschuss, Leute, so geht das nicht mit der Demokratie. Da müssen wir vielleicht nochmal nachschauen und deswegen wurde die nicht zugelassen. Und ich wollte das so ein bisschen thematisieren, wie das vielleicht auch sein kann oder warum das einer Partei passieren kann, die irgendwie einen Anspruch aufs Kanzleramt hat. Da wollte ich ein bisschen nachfragen, war natürlich auch ein bisschen kritisch, aber ich wollte schon eine ehrliche Antwort von ihr hören. Ich wollte gerade sagen, also ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Das Ding ist, ich habe das gar nicht so doll mitbekommen, nur am Rande tatsächlich. Ja. Weil ich glaube, Funk war das, die haben darüber einen Beitrag gemacht. Deswegen habe ich das so am Rande mitbekommen, aber so groß gar nicht. Aber es ist ja tatsächlich ein wichtiges Thema. Vor allen Dingen 1 Million Menschen ist ja schon eine große Zahl so und kann ja letzten Endes auch wahlentscheidend sein. So ist es. Welchen Eindruck hattest du denn von der Kandidatin? Also du warst ja bei Annalena Baerbock. Hattest du einen guten Eindruck? Hattest du auch den Eindruck, sie war ehrlich? Oder war das eher so ein, schon eher so ein bisschen drumherum geredet? Also ich hatte erstmal den Eindruck, dass Frau Baerbock sehr professionell aufgetreten ist. Also sie erschien da auch ein bisschen vorher, ist direkt Backstage gegangen. Sie hat aber vorher auch alle begrüßt, also nicht alle persönlich, aber einmal in die Runde Hallo gesagt und auch noch ein bisschen, ich freue mich auf ihre Fragen. Dann hat sie sich relativ schnell zurückgezogen. Und ich glaube, das war auch dann ihre professionelle Vorbereitung. Während der Sendung an sich, ich habe es so erwartet, wie sie aufgetreten ist, souverän, auch ehrlich, wie ich finde schon, aber auch inhaltlich jetzt kein Feuerwerk. Also man wusste vorher, was sie auf diese Fragen dann wahrscheinlich antworten würde. Zum Thema Fragen auch, hatte ich eine Frage des Publikums besonders überrascht, beziehungsweise eine Antwort darauf? Besonders überrascht eigentlich nicht. Es gab einen Moment, in dem so ein Verschwörungstheoretiker oder irgendwas nicht so ganz Professionelles vorgetragen wurde, dass Uran über Deutschland von Amerika abgeworfen wird. Da war ich ein bisschen überrascht, dass es irgendwie dazu gekommen ist. Wobei man ja auch sagen muss, die Hälfte der Leute, die da eingeladen wurde in die Wahlarena, die haben sich ja nicht mit einer Frage beworben. Die wurden von Infratest DIMAP ausgewählt. Da wurde denen eben gesagt, ja, denken Sie sich eine Frage aus. Und die war dann vorher nicht abgesprochen. Das ist ja vielleicht auch der Charme der Sendung. Ich finde aber, da ist es auch eine große Schwäche, weil solche Verschwörungstheorien muss man nicht unbedingt in diese Sendung bringen. Vor allem, weil Frau Baerbock damit ja auch inhaltlich nichts anfangen kann. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Interessant zu wissen. Ich dachte tatsächlich, man wird da irgendwie, weiß ich nicht, nicht gecastet, aber dass man sich da irgendwo meldet und dann sagt, ja, ich habe eine Frage so und so zu dem Thema, ladet mich bitte ein und dann suchen die quasi, weiß ich nicht, 50 Leute oder wie viel ihr wart, dann mit irgendwelchen Themen aus, aber interessant. Genau, also die Hälfte ist ist wohl so ausgewählt. Wie gesagt, ich habe mich ja auch nicht auf konventionelle Art und Weise beworben. Aber die Hälfte schickt da eine Frage hin und die andere Hälfte wird von Infratest DMAP ausgewählt. Sie wollen auch verschiedene Altersstrukturen, Gruppen, sie wollen verschiedene Regionen Deutschlands abbilden. Also warst du generell mit den Antworten von Annalena Baerbock zufrieden oder hättest du dir noch mehr oder was anderes gewünscht? Ja, ich war zufrieden, aber ich habe mir auch nicht mehr erwartet. Okay. Ich fand, wie gesagt, die Fragen waren, im Voraus hätte man das Grünen-Programm gelesen, beantwortet. Mhm. Beispielsweise zum Tempolimit. Ganz klar, dass Frau Baerbock sagt, ja, sie wollen 130 km/h auf den Straßen haben. Und solche Fragen fand ich dann eher überflüssig in diesem Sendeformat. Wobei man aber auch sagen muss, das haben ja 4 Millionen oder so Leute angesehen. Und vielleicht ist für die ja auch nicht immer klar, dass die Grünen wirklich ein Tempolimit fordern. Aber ich finde, wie gesagt, da war Frau Baerbock darauf vorbereitet, das waren einfache Fragen und da hat sie genauso reagiert, wie ich es erwartet habe. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, also ich habe ja Teile des grünen Wahlprogramms gelesen und das hat ja insgesamt 272 Seiten. Okay, ja. Kann ich verstehen, wenn man nicht die ganzen 272 Seiten lesen möchte. Also ich habe, glaube ich, 80 Seiten gelesen und das war schon viel. Ja, das stimmt. Das muss man sagen, aber obwohl man wahrscheinlich so ein Tempolimit ist ja was Populäres. Ja, das stimmt, das sollte man eventuell mitbekommen haben. Du hast vorhin schon ein bisschen ihre Vorbereitung, also vor der Sendung, angesprochen. Mhm. Wie war es dann generell? Also als die Kameras aus waren, gab es nach der Sendung noch so Gespräche off-camera? Beziehungsweise hattest du noch Gespräche mit anderen Gästen eventuell, auch vielleicht mit Gästen anderer Generationen? Mhm. Vor Beginn der Sendung gab es einen Moment, da sagte sie so, also die Moderatoren kamen ins Studio, so um kurz nach 8, sagten sie, jetzt ist die Tagesschau und Frau Baerbock, wir übersetzen mal hier was, wir hören das aufs Ohr, die Tagesschau, sie hören das hier im Studio nicht, wir übersetzen das mal, also wir so ganz scherzhaft gesagt. Und dann kam Frau Baerbock auch rein, gab es so ein Pressefoto und da hatte Frau Baerbock dann auch schon mal nochmal alle begrüßt und sagte dann auch, boah, ist ganz schön warm hier, ich hoffe, es ist nicht ganz so warm wie bei ProSieben, da hätten sich wohl irgendwie in den Werbepausen immer die Leute kühle Getränke geholt und die Jacken ausgezogen. Sie hatte dann gehofft, dass das dann nicht sich so entwickelt. Was mit dem Kontakt mit anderen Zuschauern anbelangt, ich habe vor der Sendung, haben wir uns mit, eigentlich sollte man einen Corona-Test machen vor der Sendung. Mhm. Das wurde aber auch nicht richtig kommuniziert. Später stellt sich dann heraus, die geimpft waren, mussten gar keinen Test machen, aber man hat es so verstanden, als müsste man. Und in der Reihe hinter mir stand eine, die ist auch in der Sendung rangekommen, eine Psychotherapeutin aus Hamburg. Sie war Mitte 30, Anfang 40. Die wurde zum Beispiel auch von Infratest DMAP ausgewählt. Also mit dem bin ich in Kontakt gekommen und auch mit Leuten, die hinter mir saßen. Das war aber eher meine Generation. Ja. Und nach der Sendung, Frau Baerbock ist relativ schnell gegangen. Also sie ist 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht noch geblieben. Dann ist sie aber auch schon abgefahren. Aber sie hat beispielsweise in der Sendung Versprechen gemacht, dass sie sich um eine Nummer bemüht, eines Zuschauers, der keinen Job seit 8 Jahren oder so findet. Das hat sie dann auch gleich gemacht. Also sie ist direkt zu ihm gegangen, hat gesagt, geben Sie mal Ihre Handynummer. Ein Zuschauer hat ihr noch Kinderbücher geschenkt, der saß neben mir. Und darüber hat sie dann so ein bisschen geredet. Also sie war dann schon sehr bürgernah, aber man hat gemerkt, sie kam auch irgendwie, am Morgen war sie in Rostock auf einer Wahlkampfveranstaltung und das war dann schon 9:30 und ich glaube, sie hat dann auch mal ihre Ruhe verdient. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube generell, dieser Wahlkampf ist super anstrengend. Also die hasten ja wirklich von Termin zu Termin, Interview, Interview. Respekt auf jeden Fall da an die KanzlerkandidatInnen. Ja. Konnte dir die Wahlarena bei deiner Wahlentscheidung helfen, beziehungsweise diese bestätigen? Beziehungsweise, ich weiß ja auch nicht, ob du die anderen Wahlarenen jetzt noch verfolgt hast. Also, hat sich das irgendwie jetzt auf deine Wahlentscheidung ausgewirkt? Ich habe die anderen Wahlarenen auch verfolgt. Wenn ich ehrlich sein muss, ich glaube, ich habe mir davon mehr erwartet, dass es meine Wahlentscheidung beeinflusst. Mittlerweile habe ich gewählt, weil ich wahrscheinlich nicht in Flensburg bin. Also, hast du Briefwahl gemacht? Ich habe Briefwahl gemacht, okay. Genau. Nein, es hat mich nicht beeinflusst. Also von dem Auftritt von Frau Baerbock oder auch von meiner Frage habe ich mir jetzt auch nicht erwartet, dass sich meine Wahlentscheidung ändert. Von den anderen Kandidaten habe ich aber schon mehr erhofft, dass es mehr um Inhalte geht, statt um bloße Statements und kurze und wirklich nicht tiefe Inhalte. Ich würde sagen, nein, mich hat das nicht beeinflusst. Ich würde mir da mehr Tiefe wünschen. Okay, perfekt auch für die nächste Frage. Da wollte ich dich nämlich noch fragen, wie du das Prinzip nämlich Wahlarena findest. Also findest du das so gut, wie PolitikerInnen und BürgerInnen aufeinandertreffen oder hättest du dir eben ein anderes Setting gewünscht, beziehungsweise ein bisschen anderes Prinzip? Also ich habe ja am Anfang der Sendung auch schon irgendwie betont, dass es irgendwie auch einen Charme hat, dass die Moderatoren und die Moderatorin nicht unbedingt wissen, welche Fragen gestellt werden. Und auch die Kandidatin und Kandidatinnen nicht wissen, welche Fragen gestellt werden. Das finde ich ist grundsätzlich ein gutes Prinzip. Ich finde nur, dass man diese Fragen vorher trotzdem sortieren kann, dass jeder Zuschauer wenigstens der Redaktion sagen kann, um welches Thema es sich grob handelt und das dann sortiert wird. Also es gibt ein anderes Format im ZDF, das heißt Klartext und dann Herr Laschet, Herr Scholz oder Frau Baerbock. Stimmt, ja. Und da ist das ein bisschen, wie ich finde, geordneter läuft das da vonstatten. Da gibt es dann bestimmte Bereiche und dazu werden dann die ZuschauerInnen im Publikum befragt. Das hätte ich mir gewünscht, dass es bei der Wahlarena mehr vorkommt. Ich fand, wie gesagt, an manchen Stellen das sehr chaotisch. Auch, dass die Moderatoren sich mal ins Wort gefallen sind und dann irgendwie, ja, jetzt schaffen wir gar keine Nachfrage mehr. Und dabei wäre es aber interessant gewesen, wenn man dann doch noch eine Nachfrage bekommen hätte. Und sie waren natürlich selbst auch nicht darauf vorbereitet, sodass sie auch schlecht nachhaken konnten. Da, finde ich, ist es die größte Schwäche an dem Format. Wenn doch, ich finde, dass dieser Dialog von Bürger und der Bürgerin mit Kandidat, Kandidatin sehr gut ist. Und ich finde nur, wie gesagt, eine Reformation ein bisschen was das Programm der ARD da anbelangt. Vielleicht aber auch ein bisschen weniger dieses, oh, gib mir mal eine Nummer, ich brauche noch einen Job. Das kam auch in den anderen Sendungen vor, diese Versprechen oder ich besuche mal den Biobauernhof, wo du arbeitest. Das finde ich, das ist so ein bisschen PR und es ist in der Öffentlichkeit. Das kann vielleicht ein bisschen zurückgenommen werden und wie gesagt, das ein bisschen strukturierter gemacht werden. Okay. Dann habe ich jetzt noch eine Frage so generell. Also du hast ja erzählt, dass du Erstwähler bist. Wie alt bist du? 19. 19, okay. Damit das unsere ZuhörerInnen auch wissen. Weil ich dich nämlich noch jetzt was frage zu unserer Generation quasi. Also für alle ZuhörerInnen, die es nicht wissen, ich bin 21. Das heißt, wir sind quasi gleiche Generation. Was glaubst du denn? Was sind denn die wichtigsten Forderungen unserer jungen Generation? Beziehungsweise was wünschst du dir auch von der Politik für uns junge Menschen? Interessante Frage. Habe ich mir noch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Also ganz offensichtlich haben wir oder unsere Generation, stellvertretend wahrscheinlich eher nicht durch mich, aber unsere Generation hat die Klimadebatte in den Fokus der Politik gelegt. Wenn man heute sich die Umfragen anschaut, ist das eins der wichtigsten Themen in diesem Wahlkampf, Klima, sogar das wichtigste Thema. Und da erwarte ich von der Politik, dass sie konsequente Regeln da auch erwirken in ihrer Regierungsarbeit. Auf der anderen Seite finde ich noch ein spannendes Thema, ist das Thema Rente, auch wenn das noch weit vor uns liegt, aber wir alle wissen, mit dem Problem des demografischen Wandels wird es vielleicht auch schwierig mit unserer Rente. Und da muss klug jetzt überlegt werden von der zukünftigen Bundesregierung, wie dieses Problem gelöst werden kann. Und ja, da gibt es aber auch schon Konzepte und deswegen, also ich finde, in deren Wahlprogramm findet sich durchaus was Konkretes wieder, obwohl man beim Klima sagen muss, da sagt ja ein Forschungsinstitut, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht weißt du wer, dass alle Klimaziele oder alle Klimaprogramme der Parteien niemals diese 1,5 Grad erreichen werden von Paris, müsste man dann schon nochmal nachschauen und das sind sonst nachschärft. Hast du noch irgendwas, was du gerne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen möchtest? Ich möchte noch sagen, geht bitte wählen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Sehr gut, Hennes. Geht bitte wählen. Ist mir egal, welche Partei. Hauptsache demokratisch. Ja. Ja, geht wählen. Das ist euer einziges Recht, auf die Macht irgendwie Einfluss zu nehmen. Also das aktive Recht, passiv könnt ihr euch natürlich auch zur Wahl aufstellen lassen. Könnt ihr auch gerne machen. Aber geht wählen, 26.09. wählen gehen. Achso, da fällt mir doch noch eine Frage ein tatsächlich. Ja. Und zwar, wie sieht es denn so aus in deinem Umfeld? Also wie gesagt, wir haben ja gerade junge Generationen angesprochen und du hast ja auch wahrscheinlich viele Freunde eben in deinem Alter und so. Wie sieht es da aus? Sind die eher so ein bisschen politikverdrossen und sagen so, oh, damit will ich nicht so viel zu tun haben? Oder sind die eher schon politikinteressiert und gucken sich vielleicht auch mal eben so die ein oder andere Wahlsendung, wie jetzt eben zum Beispiel die Wahlarena an? Ich glaube schon, dass ein paar von meinen Freunden diese Wahlsendung anschauen. Ich habe auch nicht allen vorher gesagt, dass ich zum Beispiel zu Frau Baerbock gehe und ein paar haben mir geschrieben, dass sie mich gesehen haben. Also ich glaube, das Interesse ist schon da. Die Politikverdrossenheit merke ich überhaupt nicht in meinem Umfeld. Kann natürlich sein, dass ich da aber auch mir die Leute rausgesucht haben, die grundsätzlich da interessiert sind. Nee, ich weiß es nicht. Also ich erinnere mich an meine Schulzeit zurück, da gab es auch schon Kommunalwahlen und da gab es ein, zwei, die dann auch aus der Klasse sagten, nee, wählen will ich nicht, finde ich sowieso alle blöd. Aber das finde ich ist einfach ja, schade und man vergibt sich irgendwie dieses Recht, dass man irgendwie Einfluss auf irgendwie 4 Jahre Gestaltung auch hat. Ich kann meinen Appell nur noch mal wiederholen, geht wählen. Ja, cool. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und für das Interview. Vielen Dank. Auf bald.